Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche, eine neue Talk-Woche. Ich freue mich darauf, wenn ihr euch mit mir heute Nacht unterhalten wollt. Freie Themennacht, dann könnt ihr es gerne machen. Telefonnummer wie immer 0800 5678 111. Faxnummer auch wie immer auch kostenfrei 0800 5678 110. Ein Fax unter anderem habe ich erhalten von Andreas Hackert. Und der bezieht sich auf die Sendung am Freitag. Er schreibt: Hallo Domian, leider habe ich von der Sendung am Freitag nur einen kleinen Bruchteil mitbekommen. Du unterhieltest dich mit einem Menschen namens Malte, sage ich jetzt, das war Malte, der Probleme im Kirchenvorstand hat aufgrund seines Musikgeschmacks und seiner Interessen. Ich glaube, es ging um Heavy Metal. Genau so war's. Du machtest den Vorschlag, einen Heavy Metal Gottesdienst anzubieten. Gerne greife ich diesen Vorschlag auf und biete deinem Gesprächspartner an, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ich bin unter anderem Priester in der altkatholischen Gemeinde in Bottrop und wäre zu einem solchen Gottesdienst bereit. Das ist doch grandios. Da soll mal einer sagen, die Katholiken seien nicht modern. Andreas Hackert ist Dozent für Ethik, Gesprächsführung und Kommunikation und eben Priester. Ich finde es eine ganz tolle Sache und wir geben das natürlich gerne an den Malte weiter. Und mal gucken, was dann aus dem Heavy-Metal-Gottesdienst in Bottrop geworden ist. So, der erste Mensch heute Nacht und diese Woche, der sich bei mir meldet und am Telefon ist, das ist Michael, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Michael, ich grüße dich herzlich. Ja, ich wollte mich melden und zwar zu dem Thema Männerdatei, Gendatei genauer gesagt. Das ist ein gutes Thema. Habe ich nämlich auch ein Fax gerade hier liegen. Aber jetzt bist du dran, dann bist du wichtiger als das Fax. Erzähl. Ja, und zwar... Also ich bin auch Vater von 3 Kindern, ja. Und mich schockt das jedes Mal wieder dermaßen, dass wirklich sowas passiert. Mhm. Und jetzt ist ja diese Idee ausgesprochen worden, dass wirklich eine Männer-Gendatei erstellt wird. Mhm. Und also es geht um den genetischen Fingerabdruck, ne? Ja. Das ist der Vorschlag von einigen Politikern, dass genau. Alle Männer einen genetischen Fingerabdruck machen lassen sollen. Ja, damit und ich glaube, dass mindestens 90, wenn nicht 95% der Männer dazu bereit wären, mhm. Wirklich. Wärst du dazu bereit? Ich bin auf jeden Fall dazu bereit. Mhm. Und ich sag mal, diejenigen, die da nicht zu bereit wären, das, ich sag mal, spricht auch für sich, aber es wäre sicherlich eine gute Sache, dass mhm. man wirklich, wenn sowas, ich weiß nicht, in welchem Zeitraum das man machen könnte, jetzt 1 bis 2 Jahren. Ist aufwendig, aber ja, aber es wenn, ist wenn das wirklich so weit wäre, mhm. dass man wirklich einen ganz großen Teil da so registriert hätte, wäre es wirklich möglich, anhand, weil ich sag mal, irgendwelche Spuren bleiben bei solchen Fällen ja immer, mhm. fast immer, mhm. Die Abschreckung wäre da sicherlich so groß, dass es wirklich hätten wir jetzt eine solche Datei, ja. Hätten wir eher, was heißt wir, da hätte die Polizei eher Zugriff, diesen Mann zu finden. Richtig, ja? Ganz klar. Diese Frage stellt übrigens auch Ralf aus Nordhausen, wie ich dazu stehe und was ich davon halte. Also ich kann dir nur beipflichten, Michael. Ich bin da auch für. Ja. Und unsere Justizministerin ist dagegen, das habe ich vorhin in den Tagesthemen gesehen, obwohl mhm. beispielsweise so etwas in Lettland gemacht wird und so wurde es in den Tagesthemen dargestellt, wohl relativ erfolgreich auch. Mhm. Ich finde allerdings, man sollte noch weitergehen, dass man von allen erwachsenen Bundesbürgern das machen lassen sollte, auch von den Frauen. Es gibt auch Gewaltverbrechen unter Frauen, Gewaltverbrecherinnen. Aber gibt es auch. Natürlich, ja. Warum sollte man das dann nicht ja. machen? Ich finde auch, also ich habe nichts zu verbergen, bitte. Ich lasse genau. gerne meinen Fingerabdruck, meinen genetischen Fingerabdruck geben. Ich finde, man, das ist ja jetzt erst ganz neu so, sag mal, dieses Thema, dass es wirklich so generell gemacht wird. Mhm. Man muss sich sicherlich genau Gedanken machen von wegen Datenschutz und das möglichst genau das abzusichern. Und absolut, das ja. finde ich auch, das ist kein Thema. Das größte Gegenargument ist ja, diese Daten könnten irgendwie in falsche Hände kommen. Na, da ja. muss unser Staat dann halt für sorgen, dass die nicht in falsche Hände kommen. Mhm. Ich finde auch, also einmal gibt es die Möglichkeit, Gewaltverbrechen schneller aufzuklären. Ja. Dann ist es ein Abschreckungspotenzial. Das schreckt ja ab, sowas, ja. wenn ein Täter in Spee weiß, dass man so ihm vielleicht auf die Schliche kommen könnte. Genau. Und man kann vielleicht auch noch andere Verbrechen dadurch verhindern, Nachfolgeverbrechen. Richtig, richtig. Ja? Wer weiß also, an dem Punkt bin ich dann auch immer. Ich habe, wie gesagt, selber auch 3 Kinder. Und diese Angst, so ein bisschen, ist die ja eigentlich immer da, dass wirklich mal was passiert in der Richtung. Und ich denke mir immer, wenn wirklich was passiert ist, dann ist es zu spät. Und ich habe jetzt diese Idee, wo ich die hörte, habe ich gesagt, das ist eigentlich ein Grund, da müsste man wirklich jetzt auch mal publik für machen und sagen, das ist wirklich, lasst es uns machen, lasst es uns anpacken. Also Michael, ich bin sicher, dass das politisch nicht durchsetzbar ist in Deutschland. Dennoch bin ich auch deiner Auffassung, dass man das natürlich immer wieder in die Öffentlichkeit bringen sollte und darüber reden sollte. Gerade wenn man so einen Fall jetzt hautnah durch die Medien mitbekommen hat, den Fall Ulrike. Ne? Richtig, ja. Ja. Gut, deine Meinungsäußerung. Ich danke dir herzlich. Ja, besten Dank. Alles Gute, wiederhören. Jo, tschüss. Tschüss. David, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo David. Ja, schön in der Sendung zu sein. Ja, ich freue mich, dass du mein Gast bist. Okay, also mein Thema. Also es geht darum, wie soll ich sagen, ich werde für so furchtbar jung immer geschätzt. Für wie? Du bist 20 Jahre alt? Ja. Warum hast du kein Bildtelefon? Jetzt würde ich dich gerne sehen und würde dich so nach meiner Intuition schätzen. Das kann ich mir da leider doch nicht leisten. Ja. Auf welches Alter wirst du geschätzt? Ja, so 13, 14. Echt so jung? Ja, also... Das ist aber ein hartes Los. Das heißt, Disco und so kannst du fast immer vergessen. Oder nur mit Personalausweis. Na gut, was heißt, ich gehe eigentlich nicht auf den Discos, aber beim Kino ist das immer so. Ja, also grundsätzlich beim Kino immer Ausweis. Also wenn man so 2-3 Jahre jünger geschätzt wird, ist ja noch okay. Aber von 20 auf 13? Das ist schon manchmal sehr, sehr störend. Hast du keinen Bartwuchs? Ja doch, schon, aber sagen wir so, stört mich aber eigentlich ein bisschen, weil ich finde, dass es doof aussieht, deswegen... Hast du starken Bartwuchs oder so 3 Fusselchen da oben? Naja, so mittelmäßig würde ich sagen. Das heißt, so einem richtigen Bart langt's nicht. Der macht einen ja auch älter, ne? Reifer. Naja. Ja gut, ich glaube nicht, dass ich dafür ganz reich nehme. Also siehst du aus wie ein zarter Jüngling. Ja, doch, wirklich. Hat das eigentlich auch Vorteile? Naja, was heißt Vorteile? Ja gut. Es hat eigentlich einen positiven Vorteil, dass ich Busfahrkarten halt billiger kriege, aber, oder in den Zoo billiger reinkommst oder so. Naja gut, Zoo, okay, da war ich schon lange nicht mehr, aber nee, es ist so, wie gesagt, im Bus halt kriege ich halt alles billiger zwar, aber das ist auch nervig, ja. Oder zum Beispiel, wenn ich dann wo einkaufen gehe, in irgendein Kaufhaus oder so, und wir beraten werden, dann werde ich da behandelt wie so ein, für ein Kind irgendwie manchmal. Wie groß bist du? Ja, eigentlich relativ normal, so an 70, 73 etwa. Ja, also eigentlich, aber ich bin halt relativ schmal von der Statur her. Wie sieht das denn aus mit der holden Weiblichkeit, mit den Mädels? Ja gut, also ich bin schwul. Achso, gut, ja, wie sieht das aus mit den Jungs? Ja, also sagen wir so, ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll. Ich hab auch noch gar keine Erfahrung. Und es ist so, ich war mal in ein, zwei solchen Bars, in solchen schwulen Bars, mal mit meiner guten Bekannten, mit meiner besten Freundin mal so. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ja, das kommt dann auch irgendwie so rüber wie, ja, das ist doch ein Kind, was will der hier? Das ist irgendwie so ein bisschen schon nach dem Motto. Und ich denke mir dann immer nur, ja, wenn ich jetzt 20 bin, ja, und sie hat noch so jung aus, ja, und dann, wenn ich mal auch dann mal aussehe wie 20, ja, wie jeder normal wie 20, also bin ich 30 oder älter, wenn dann mein Alter rauskommt, dann heißt, oh Gott, ist der alt, ja. Ja, weißt du nicht, jeder Mensch ist ja, altert ja individuell verschieden. Es kann ja sein, dass du vielleicht mit 25 so einen Altersschub kriegst und das irgendwie aufholst. Das weiß man ja nicht. Kann man ja nicht sagen. Ich meine, in der schwulen Szene stehst du ja eigentlich ganz gut da, wenn du jünger aussiehst. Da herrscht ja dieser schreckliche Jugendkult. Das heißt, du hast da viel länger gute Karten, Leute zu finden und zu treffen, als wenn du normal aussehen würdest für dein Alter. Ja, gut. Was machst du beruflich? Ich, ja, also ich will jetzt eine Ausbildung als Optiker halt an. Hoffe, dass ich was kriege, aber naja. Und was hast du bisher gemacht? Warst du auf Schulen noch, oder? Ja, ich war auf der Schule, habe dann zeitweise im Supermarkt gejobbt, jetzt im Internetcafé, also beschäftige mich jetzt immer, dass ich eine Beschäftigung habe. Wirst du auch gehänselt in der Schule? Gab es sowas? In der Grundschule war das ganz schlimm. Ja. Na gut, Grundschule, das ist lange her. Ja gut, also und in der 5. bis 7. Klasse war das auch schlimm. Ja, aber ich meine jetzt so aktuell. Das ist hält nee, sich, eigentlich das nicht. Also ich bin dann auf eine andere Schule gewechselt, auf eine bessere. Weißt du, David, das ist ja so ein Ding, da kann man nichts dran machen. Da kannst du vielleicht ein bisschen durch dein Outfit verändern. Vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen mit dem Bart kaschieren, wenn er denn mal vielleicht ein bisschen stärker wachsen sollte. Letztendlich musst du dich damit abfinden und vielleicht auch die gute Seite sehen, nämlich, dass du jemand bist, der wahrscheinlich lange, knackig und jung und frisch aussieht. Und was für dich jetzt noch ein Problem ist, wird vielleicht irgendwann dein großes Fund sein, ne, mit dem du wuchern kannst. Nämlich, dass du sehr jugendlich und jung aussiehst. Vielleicht auch beruflich, dass du bessere Chancen hast. Mhm. Man muss das immer sehen, was es auch für gute Seiten bietet, so ein Problem. Ne? Ja, hast recht. Stimmt. Du hast das gerade so ein bisschen ängstlich und na, so zurückhaltend auch erzählt mit dem Schwul und in der Bar. Ja, okay. Hat das auch mit deinem Äußeren zu tun, dass du dich nicht so traust, in diese schwule Welt einzusteigen? Ja, hat es, ja. Mhm. Also ich bin da irgendwie, ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll. Bin total ratlos irgendwie. Lebst du in einer größeren Stadt? In Wiesbaden. In Wiesbaden, also das ist nicht weit weg von Frankfurt. Ich weiß es jetzt hier von Köln, ich weiß es von Berlin und von Hamburg, dass es in den großen Metropolen so, so Jugendgruppen gibt, schwule Jugendgruppen. Ja. Da treffen sich Leute zwischen 14 und Anfang 20. Ich meine, das wäre vielleicht für dich ein ganz guter Anlaufpunkt, vielleicht in Frankfurt, um einfach mal ein bisschen Kontakte zu knüpfen. Und da sind ja alle Leute, die eher in deinem Alter auch sind und auch eher jung aussehen oder sogar so jung sind noch. Ja, das wäre schön oder sowas, ja, aber irgendwie, ich hatte echt auch irgendwie nicht so die Ahnung, wie ich an die ganze Sache rangehen soll. Und irgendwie, das ist dann schon dumm, weil ich vereinsame dann ja irgendwann auch, weil ich irgendwie auch gar nicht weiß, wie ich an das Ganze rangehen soll. Also versuch das mal rauszukriegen, ob es das in Frankfurt gibt, ich bin fast sicher. Kannst du beispielsweise über die AIDS-Hilfe, kriegst du das auch raus, die wissen das auch, wenn du jetzt keinen Anlaufpunkt hast. Und dann hast du kannst du den ersten Schritt auch in diese Welt machen, die dich eventuell mal interessieren könnte. Ja. Und nimm's leicht mit dem jugendlichen Alter, ist doch eigentlich ganz schön. Ja. Ja, ich weiß, es ist noch ein bisschen grenzwertig bei dir, aber... Ja gut, hast du eigentlich recht, die Vorteile liegen halt schon. Du wirst immer mehr Vorteile haben, je älter du wirst, das ist das. Im Moment nervt es dich noch, wenn du 25 bist, wirst du denken, war gar nicht schlecht. Stimmt. Mehr kann man muss sich das so hindrehen, du kannst ja nichts dran machen im Moment. Ne? Ja. So, jetzt steigst du in die schwule Szene ein, da wünsche ich dir viel Erfolg bei und alles Gute. Okay, und dir auch viel Erfolg für deine Sendung. Ja? Vielen Dank, David, alles Gute. Mhm. Tschüss. Ja, tschüss. Ich habe ein Mail bekommen von Harald aus St. Augustin und der bezieht sich auch auf jemanden, der vorige Woche in der Sendung war, nämlich da war ja jemand, der hatte 250.000 Mark geerbt mit 21 und hat das ganze Geld verprasst und war nun wieder Sozialhilfeempfänger und er schreibt hier 250.000 Mark verprasst und heute Sozialhilfe, den Mann sollte man in den Knast stecken. Vielleicht nicht in den Knast stecken, sondern die Sozialhilfe einfach noch ein bisschen. Bisschen mehr kürzen. Bettina aus Arbeiter schreibt, hallo Domian, warum hast du am Freitag die junge Frau mit der Zahnarztangst nicht ernst genommen? Ich habe die verdammt ernst genommen, liebe Bettina. Besonders ihre Stimme habe ich sehr ernst genommen. Das war eine sehr sympathische und sehr nette junge Frau. Andrea, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, moin Domian. Was ist dein Thema? Mein Thema ist unser toter Sohn Daniel. Der ist am 5.01.2001 tot zur Welt gekommen. Todesursache war die Nabelschnur, die abgeschnürt wurde. Das heißt, es ist während der Geburt passiert? Während der Senkwehen, ja. Ja. Das Problem war, wir haben nichts gemerkt. Das heißt, es hat sich nicht bemerkbar gemacht, dass er tot ist, sondern es war einfach nur etwas ruhiger im Bauch. Und in allen Büchern, die meine Frau gelesen hat über die Schwangerschaft, steht drin, ein Kind bewegt sich am Ende der Schwangerschaft nicht mehr so viel und es wird ja auch alles zu eng. Und daraufhin haben wir dann auch gesagt, so 4 Tage vom Geburtstermin, das wird es wohl sein und ist schon in Ordnung. Und so kurz nach Silvester war dann die Frauenärztin im Urlaub und haben uns da auch keine großen Sorgen gemacht. Ja, und am 4. sind wir dann zur Vorsorgeuntersuchung ganz normal. Und da war dann kein Herzton mit Ultraschall nichts zu sehen. Das heißt, der Junge war schon... Andreas, kannst du mal deinen Fernseher oder Radio... Ich hab nichts an. Du hast nichts an? Dann haben wir hier irgendwie ein Problem. Ich versuch's, wir machen mal weiter. Ich habe so einen Hall für Hinweis an meine Technik, einen Hall auf der... Ja, wurde mir eben schon gesagt, es sollte wohl an meinem Gerät. Ah ja. Das heißt, der Junge war schon ein paar Tage tot. Ja, er war... Zum Zeitpunkt, wo es festgestellt wurde, war er 24 Stunden tot. 24 Stunden tot. Und nach 51 Stunden ist er dann zur Welt gekommen. Er ist zur Welt gekommen? Per Kaiserschnitt oder? Nein, per ganz normale Geburt. Warst du dabei? Ich war dabei, ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man das dann sieht, dass das tote Kind geboren wird? ist ja ein sehr trauriger Augenblick im Leben und es bewegt einem viel zum Nachdenken. Das ist ja eigentlich so ein Moment, wo man, ich habe es noch nicht mitgemacht, aber ich lasse es mir erzählen von Freunden, voller Erwartung, das dann miterlebt alles. Und du wusstest oder ihr wusstet vorher, dass der Junge, dass das Kind tot ist. Es ist sehr schwer. Wir haben auch mittlerweile Kontakt zu vielen Familien, die Ähnliches durchgemacht haben. Und es ist doch erschreckend in unserem heutigen Zeitalter, was da noch alles passieren kann. Hast du den Jungen auf den Arm genommen? Hast du ihn angefasst? Ihn selber jetzt nur den Körper alleine nicht. Er war in einem sogenannten Moses-Körbchen und so habe ich ihn im Arm gehabt, ja. Das heißt, sein Gesicht hast du auch gesehen? Sein Gesicht habe ich gesehen, ja. Ich habe seinen ganzen Körper gesehen. Sah er friedlich aus, das Gesicht? Also, wir haben auch ein Foto von ihm. Er sieht auch selbst auf dem Foto so aus, als wenn er schläft. Hat auch so nicht irgendwelche Merkmale oder so, dass man sehen könnte, der ist auf jeden Fall tot auf den ersten Blick, sondern er liegt da, als wenn er schlafen würde. Wie ist deine Frau in der Situation mit all dem umgegangen, in der Klinik, im Kreißsaal? Für meine Frau war es das Schwerste überhaupt. Also, wie wir erfahren haben, dass sie schwanger ist und dann die ganzen Schwangerschaftsbeschwerden, hieß es von vornherein, während der Schwangerschaft ein Kind und nie wieder. Weil es ging wirklich alles schief, was in einer Schwangerschaft schief gehen konnte. Und ja, nachdem dann die 32. Woche um war, haben wir uns so ungefähr in Sicherheit gewogen von wegen Fehlgeburt etc. Und haben uns auch richtig drauf gefreut und alles fertig gehabt. Und ja, haben eigentlich kein böses Ende mehr sehen können. Und dann waren wir halt im Krankenhaus, wo sie uns dann mit 4 Ärzten endgültig die Bestätigung gaben, dass unser Sohn Daniel tot ist. Er ist, sagst du gerade, am 5.1. geboren. Ja. Habt ihr ihn richtig mit einer Trauerfeier beerdigt? Ja, er hat eine richtige Beerdigung gekriegt. Er hat ein eigenes Grab, alles. Was war für dich schwerer zu verkraften, bei dieser Beerdigung zu sein oder die Minuten oder die Zeit, während du die Geburt begleitet hast? Also ich sag mal so, die Geburt war sehr schwer, vor allem weil meine Frau da gerade erst mal von ihren Schmerzen erlöst wurde, was eigentlich ein freudiger Augenblick ist, aber in dem Augenblick konnte ich mich halt nicht für nichts freuen. Vor allem konnte ich dort auch meine Trauer nicht richtig auslassen, weil meine Frau mich brauchte. Klar, du musst da stark sein und ihr beistehen auch. Eben, und der allerschwerste Augenblick war, hinter so einem 70 cm Sarg hinterher zu laufen. Ihr hattet wahrscheinlich auch schon viel angeschafft, Kleidung gekauft, Bettchen und so etwas. Ist das das erste Kind, hast du gesagt? Genau. Wie ist die Stimmung jetzt bei euch nachdem jetzt ein paar Monate vergangen sind? Ja, wie gesagt, wir haben jetzt mittlerweile viele Familien kennengelernt, denen Ähnliches passiert ist. Mhm. Und durch Selbsthilfegruppen, durch Beileidskarten, die wir gekriegt haben. Und wenn ich die viele Frauen sehe, die Ähnliches durchgemacht haben, dann sehe ich bei uns einen sehr guten Weg der Besserung. Mhm. Weil es gibt Frauen, die verarbeiten es wesentlich schlechter. Die Männer sieht man so gut wie gar nicht an der Seite der Frauen, komischerweise. Und es ist ja sonderbar. Es ist ein noch nicht geborener Mensch. Man hat also noch gar keine Beziehung letztendlich aufbauen können, was man so unter Beziehung versteht. Aber dennoch hat man das ja offensichtlich getan. Ne? Ja, sag mal so, es sind ja auch 9 Monate, beziehungsweise es sind ja eigentlich 10 Schwangerschaftsmonate der Vorfreude auf einen eigenen Nachkommen und ich finde schon, dass da eine Beziehung besteht zum Kind. War das ein Wunschkind? Es war ein Wunschkind, ja. Redet ihr beide viel darüber, wenn ihr alleine seid zu Hause? Oder? Ja, wir reden viel drüber. Wir fahren auch sehr oft hin zum Grab und tun und machen alles, was in unserer Macht steht. Auch, ich meine, obwohl es uns nicht finanziell gut geht, er kriegt alles, was wir jetzt noch für ihn tun können. Das wäre, was meinst du damit? Ja, Grabumrandung, Stein, ach so, ja. Schön pflanzen und halt ein bisschen. Wenn wir so nicht können, dann wenigstens am Grab ein bisschen betüdeln und ein bisschen machen. Ja, welchen Namen habt ihr ihm gegeben? Daniel Christian. Daniel Christian. Ja, das war dann auch so der letzte Schlag, der uns verpasst wurde, wie wir dann beigegangen sind und seinen Namen mal auseinandergepult haben mit Namensbüchern. Da war Daniel, der Herr ist mein Richter, und Christian natürlich der Christ. Und das hat uns dann auch nochmal ziemlich runtergeholt. Was habt ihr mit all den Gegenständen gemacht, die ihr schon gekauft habt für den Kleinen? Die haben wir erstmal alle gut verpackt und bei meiner Schwiegeroma eingelagert. Und die werden wir eventuell Ende des Jahres nochmal wieder brauchen. Das heißt, es ist was Neues? Wir arbeiten dran. Ja. Also das ist jetzt doch, dass deine Frau doch nochmal ein Kind haben möchte? Ja, meine Frau hat gleich, also 2 Tage nachdem sie aus dem Krankenhaus war, sagte sie jetzt erst recht 2 Kinder. Und wir arbeiten dran. Und ich bin guter Hoffnung, dass es bald klappt. Jetzt nach der Schwangerschaft alle Beschwerden überstanden und jetzt wollen wir es versuchen. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann als Eltern, als Mutter, als Vater vielleicht mit noch mehr Angst an eine Schwangerschaft geht, ne? Wenn einem sowas passiert ist. Nee, also mit mehr Angst glaube ich nicht. Also es ist die erneute Schwangerschaft, die sehe ich so, wird einem erstmal über sehr vieles hinweghelfen. Das schlimme Ende wird am Schluss kommen, die letzten Wochen. Aber wir haben von Freunden gehört, die Ähnliches passiert ist, die haben schon angeboten bekommen, beim nächsten Kind wird das in der 36. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt geholt. Und das ist natürlich eine Sache, wo wir dann auch drauf pochen. So und nicht anders. Dann gibt es einen festen Termin und dann wird nicht mehr länger gewartet oder weniger gewartet. Ja. Weil bei der Geburt jetzt auch gesagt wurde, ja, wenn das Kind nicht bis zum 9. da ist, dann warten wir halt noch 10 Tage, bis wir es holen. Also die hätten meine Frau sage und schreibe 15 Tage mit einem toten Kind im Bauch einfach so liegen lassen und mit einer leichten Schwangerschaftsvergiftung schon. Und ich habe wirklich eine ganze Zeit darum gebangt, dass meine Frau überhaupt überlebt. Sie hat aber keine Schäden davon getragen jetzt. Gott sei Dank nicht. Also, sonst wäre ich wohl durchgedreht. Andreas, du grüßt ganz herzlich deine Frau von mir. Mach ich. Hast du, glaube ich, gerade selber getan. Und ich würde mich super freuen, in einem Jahr mit dir nochmal zu telefonieren. Ja. Und wenn du mir dann ein freudiges Ereignis, noch früher als in einem Jahr vielleicht, und wenn du mir ein freudiges Ereignis erzählen könntest. Gut, darf ich noch eben was zum Erstredner sagen? Ja, bitte. Also ich würde vorschlagen, wenn wir es politisch schon nicht durchkriegen, dass es Pflicht wird, dass jeder zum Gentest geht, sollten sie es vielleicht erstmal auf freiwilliger Basis versuchen. Dann haben wir schon mal ein großes Potenzial. Auch eine gute Idee, ja. Sehr gute Idee, finde ich auch. Und ich bin auch ganz sicher, dass ganz viele Menschen das machen werden. Ja, sehe ich auch so. Weil alle voller Wut sind, wenn sie das sehen, was passiert. Immer wieder und immer wieder. Eben. Es ist grausam. Ja. Alles Gute von Herzen, Andreas. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Nike oder Nike? 26, guten Morgen. Hallo. Eine Frau und sie heißt Nike? Ja, etwas ungewöhnlich, aber wahr. Ja, und man spricht es auch deutsch aus. Ja. Ja, also nicht Nike, darauf wollte ich jetzt hinaus. Nike, was ist dein Thema? Eigentlich wollte ich mehr oder weniger einen Aufruf starten, der etwas vielleicht ungewöhnlich ist. Und zwar bin ich alleinerziehende Mama schon seit einem Jahr. Ja, eine glückliche Trennung ist nicht hinter mir, im Gegenteil, mit sehr vielen, vielen Problemen verbunden, bis heute noch, obwohl wir schon seit einem Jahr getrennt sind. Und suche eigentlich als neuen Lebenspartner einen Polizisten. So. Ja, so. Es war, aber... Ein Polizisten. Ich habe so vieles schon versucht. Und warum kein Feuerwehrmann? Ja, warum kein Feuerwehrmann? Oder vielleicht ein Metzger. Nee, das nicht. Der Was Metzger denn? Hat nicht diese grüne Uniform an. Ach so, du bist eine Uniformfetischistin. Ja, fast. Im Ernst, ist das jetzt, kommt es daher, weil die Polizisten eine grüne Uniform, eine Uniform richtig tragen? Also er könnte es auch wirklich ein Feuerwehrmann sein, es könnte ein Soldat sein. Ja, obwohl Feuerwehrleute ja nicht die grüne Uniform tragen. Ne? Zwar eine Uniform, aber nicht speziell die grüne. Ach, die muss grün sein. Ja, genau. Aber Soldaten haben ja manchmal auch grüne Sachen an, ne? Ja, das ist wahr. Ein Jäger ging auch. Ach nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also, warum stehst du da so auf grüne Uniform? Wie soll ich das? Das kann ich eigentlich so schlecht erklären, aber die Uniform, die reizt mich irgendwie. Ich finde das. Ja, die Menschen, die da drin sind, in diese Uniform, einfach spitzenmäßig. Inwiefern reizt es dich denn? Bitte? Inwiefern reizt es dich denn? Ja, ich würde die gerne mal anfassen. Ja. Wie sie sich anfühlen in so einer Uniform. Fass doch mal einen Polizisten an, der freut sich bestimmt, wenn du vorbeikommst. Und darf ich mal anfassen? Oder? Ja, glaube ich weniger. Also bin öfters meine Verkehrskontrolle geraten, absichtlich wohlgemerkt. Und meistens habe ich das Pech, da ist eine Frau in Uniform. Also es muss schon dann ein Mann sein, ne? Also ja, nur die Uniform macht es auch nicht. Darauf geht es natürlich jetzt hinaus. Es hat eine sexuelle Komponente, ne? Vielleicht, ja. Ich glaube schon, also. Es ist vielleicht sogar verbunden damit eine sexuelle Erregung, latent oder vielleicht sogar offenkundig. Kann das sein? Darf ich soweit spekulieren? Weniger eigentlich, so ein bisschen weniger. Also mich reizt schon die Uniform, aber jetzt nicht so intensiv. Also und dir wäre das völlig egal, wie derjenige aussieht, Hauptsache der hat eine Uniform an? Ja, nee, ganz so egal ist es nicht. Natürlich sollte das auch nicht ein Mann sein, der wesentlich älter ist als ich. Also jetzt sagen wir mal 50 oder so. Es gibt ja auch Polizisten, die sind noch 50, 55, also er ist schon ein bisschen älter. Also bis wohin sollte er gehen? Bis wohin darf er gehen? Bis 35. Wie groß sollte der Polizist sein in der grünen Uniform? Also groß, weil ich selber sehr groß bin, knapp 1,80 und er sollte schon dann ab 1,85 sein. Ja. Und vor allem das Allerwichtigste für mich ist, er muss meinen Sohn akzeptieren und respektieren können. Ja. Also die grüne Uniform ist wichtig und er muss der Sohn akzeptieren und er muss groß sein. Ja, genau. Ach, Nika, also du solltest immer dahin gehen, wo viele Polizisten sind. Das muss doch für dich die reine Orgie sein, so innerlich. Ja, aber ich weiß nicht, wohin. Keine Ahnung. Meine Freundin sagte neulich, Mensch, stell dich doch mit so einem Plakat vor der Wache und schreib da drauf, ich suche einen Polizisten. Ja, ich bin klasse, dann werden sie mich wahrscheinlich direkt mitnehmen und irgendwo einsperren, ob ich noch ganz normal wäre. Keine Ahnung. Ich weiß ja, dass uns in der Nacht sehr viele Polizisten immer zuhören. Ehrlich? Ja, die auf Streife sind, in den Autos sitzen oder in den... Die dürfen kein Radio hören. Auch ich weiß nicht, wie die das machen, aber geht schon irgendwie. Das wäre natürlich optimal. Das wäre optimal, also. Ja, da würde ich mich ja wahnsinnig freuen. Aus welcher Gegend sollte er denn kommen? Also ich wohne in Oberhausen und so umkreis 50 Kilometern. Nur ist das halt ein Problem, die haben im Dienst ihre Uniform an, müsste er denn dann zu Hause auch mal die Uniform anziehen? Nee, das reicht mir, wenn er ja dann da ist und vielleicht von der Arbeit direkt kommt, wie auch immer, dann sehe ich ihn ja in Uniform. Mhm. Und wenn er irgendwann mal in Anführungsstrichen vielleicht mit mir zusammenleben würde, dann habe ich die Uniform ja tagtäglich. Ja, also ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück, weil ich das ja schon vermute, dass der Hase da im Pfeffer liegt. Er muss nicht mit dir ins gemeinsame Bett steigen mit Uniform. Nee, das nicht. Das nicht. Das reicht dir, wenn die Uniform, wenn die Uniform im Kleiderschrank hängt, reicht dir das aus, ne? Guckst du ab und zu? Dann reicht nicht. Dann weiß ich, die ist da und der Mensch ist dann bei mir. Seit wann hast du das denn gemerkt, dass du auf sowas stehst? Super, super lange schon. Super lange. Ich kenne aus dem Bekanntenkreis, da war ich glaube 19 oder 18. Und im Bekanntenkreis, damals, als ich mit meinem Freund zusammen war, war ein Polizist gewesen und habe den auch mehrmals in der Uniform gesehen. Und von da an, ich weiß nicht warum, aber ich fand das so toll. Ich bin auch zu ihm in eine Wache immer gefahren, wegen irgendwelchen Lampalien. Die lachten schon mittlerweile darüber. Aber ich fand das einfach toll. Auch die Arbeit an sich, die machen. Ich selber wollte mal zur Polizei gehen, aber ich habe dann eine Bewerbung geschrieben als technische Zeichnerin und habe dann auf die erste Bewerbung eine Zusage gekriegt, ja. Du solltest vielleicht, du fährst Auto, ne, hast du gerade gesagt. Ja. Mhm. Ich meine, ich will jetzt nicht zu Verkehrsbehinderung aufrufen, aber vielleicht solltest du mal irgendwie ein bisschen langsamer fahren oder so, aber dass natürlich nichts passiert. Dass einfach die Polizei auf dich aufmerksam wird. Und vielleicht hast du das Glück, dass nur gerade keine Frau drin sitzt und du dann vielleicht öfters in Verkehrskontrollen kommst. Also ich bin ja schon öfters, sage ich mal, in Verkehrskontrollen geraten. Ja. die sind auch sehr freundlich und ich rede und rede und rede und die denken, also eben, ja, die sind ja im Dienst, da können die ja nicht anbandeln. Und die, und die sind zu zweit, die beobachten sich ja gegenseitig, das geht also auch nicht, ne? Ja, du musst, nein, weißt du, was du machen musst? Du musst rauskriegen, wo bei dir an der nächsten Stelle eine, in der nächsten Umgebung eine Polizeidienststelle ist. Das dann, weiß ich. Ja, dann machst du dich abends ein bisschen schick, Handtäschchen um und dann wanderst du da, zufällig schlenderst du da immer vorbei. Und da kommt ja, nach und nach immer ein Polizist raus. Dran. Ich kann ja so gut wie eigentlich am Wochenende und auch abends sehr schlecht raus, wegen meinem kleinen Sohn. Aha. Und leider Gottes habe ich eben keinen, der auf mein Kind aufpasst. Meine Eltern wohnen in Düsseldorf und sind beide berufstätig, auch schichtweise. Und das ist immer eigentlich das Problem. Nimmst du den Kleinen unter den Arm und wanderst mit dem da hoch und runter? Naja, also wie auch immer, wenn sich jetzt ein Polizist in Nordrhein-Westfalen meldet, der interessiert ist an Nike, die mit dem interessanten Namen Nike. Ne, und die ganzen Voraussetzungen erfüllt, die Größe und so, und nett soll er natürlich auch sein und gute innere Werte haben, wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Natürlich, ne? Und dann mal gucken, was wir da machen können. Ja, super. Alles Gute. Das würde mich super freuen. Viel Glück. Dankeschön. Bei der Polizistensuche. Tschüss. Ja, super, tschüss. Halt, wenn sich jetzt ein netter Soldat meldet, was machen wir denn da? Oder vom Bundesgrenzschutz, was machen wir da? Das macht nichts, der kann auch gut. Nimmst du auch, ne? Ja, natürlich. Alles klar, tschüss, Nike. Ja. 1.31 Uhr und 23 Sekunden und jetzt machen wir unsere ganz kleine Pause. Nur 32, 22 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir ein freies Thema, freie Themennacht, das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema. Morgen haben wir ein festes Thema, morgen heißt unser Thema Pornografie. Ich möchte mit euch über Pornografie reden. Wer von euch ist Porno-Konsument? Also, wer leiht sich das Zeug oft aus und was macht ihr damit? Warum leiht ihr euch das aus? Wer von euch ist vielleicht Porno-Produzent? Und wer von euch ist Pornodarsteller? Überhaupt, Pornografie ist morgen unser Thema hier bei Domian. Jetzt geht's weiter mit Laszlo. Und Laszlo ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, grüß dich, Domian. Hi. Dein Thema? Mein Thema? Ja. Steht nicht auf meinem Bildschirm? Nee, steht nicht drauf. Nein, nein. Gendatei. Aha. Hattet ihr eben schon oder hatten wir oder wie auch immer schon eben? Allerdings, ich glaube, da ist etwas nicht herausgekommen. Das war nicht pointiert genug. Mhm, ich denke grundsätzlich das, was du gesagt hast, Datei errichten, finde ich super. Damit könnte man diesen Verbrecher fangen. Ja. Aber bitte, wenn dann für alle, Männer und Frauen. Weißt du, ich empfinde das... Habe ich gerade gesagt. Bitte? Habe ich vorhin auch gesagt. Ja, aber du hast es meiner Meinung nach nicht pointiert gesagt. Also als ich diesen Vorschlag gehört habe, ich bin ein Kollege von dir, ich bin Journalist, sage ich dir ganz ehrlich, ich bin fast in den Fernseher gesprungen. Weil ich dachte, das ist nichts anderes, aber ich fühlte mich da in dem Moment, als hätte man mir ein Schild um den Hals gehängt. Ich potenzielle Kinderschänder, weil ich Mann bin. Und das ist einfach ein Unding. Ja, stimme ich dir zu. Stell dir bitte mal vor, Domian, stell dir bitte mal vor, ich hätte den Vorschlag gemacht oder ein CDU-Abgeordneter oder auch immer, man sollte ein Gendatei nur für Frauen errichten. Was denkst du, was dann passiert? Oh ja, da hast du wirklich recht. Dann wäre was los, ne? Genau. Und bei uns ist es ganz einfach so, mit Männern kann man das ja fleißig machen. Potenzielle Kinderschänder, Gendatei, also das finde ich nicht in Ordnung. Grundsätzlich, die ganze Sache als solches, ein Gendatei zu errichten. Für alle erwachsenen Personen. Ganz genau. Ja. Vielleicht könnte man das idealerweise auch so machen, dass man schon im Babyalter damit beginnt, damit man jetzt nicht dann anschließend irgendwo mal hinrennen muss, wenn man zur Welt kommt. Wird man sowieso erfasst. Dann geht man hin, nimmt einen genetischen Fingerabdruck, legt eine Datei ab, damit hat es sich. Und wenn man dann datenschutzrechtlich das Ganze wirklich so absichert, dass man damit kein Schindluder getrieben wird, dann bin ich der Meinung, das ist absolut in Ordnung. Also du wärst dann dabei, auf jeden Fall? Ich wäre auf jeden Fall dabei. Würdest du denn auch, wenn Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich glaube nicht, dass es politisch durchsetzbar ist in Deutschland, aber würde es auf der Basis der Freiwilligkeit ablaufen, würdest du dann auch mitmachen? Ja. Würde ich sofort machen, aber bitte dann nicht unter dem Aspekt Männer, sondern Menschen. Alle bitte. Nicht Aspekt und Männer, sondern Menschen. Ganz genau. Mhm. Für alle Menschen generell. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn das jetzt Pflicht wäre, dann würde ich von alleine zur Polizei gehen und sagen, ich lasse mich nicht testen, selbst auf die Gefahr hin, dass man sagt, du wärst ein Kinderschänder. Mhm. Und das kam zum Beispiel bei dem ersten Anrufer, das hat mir nicht so gut gefallen. Gut. Weißt du, da kam ein Aspekt, was mir wirklich nicht imponiert hat. Er hat irgendwie sinngemäß gesagt, 95% der Männer würden es machen und die 5%, die es nicht machen würde, da könnte man sich schon was dabei denken. Mhm. Und genau diese Denke ist bei der Freiwilligkeit auch impliziert. Das heißt, wenn es freiwillig ist und einer geht nicht hin, dann ist er schon potenziell einer und dann hat er irgendwas zu verstecken. Mhm. Also ich persönlich würde es machen. Ich würde auch mal, aber man fragt sich natürlich dann, warum geht derjenige nicht, ne? Warum nicht? Also ich habe dir meinen Grund gesagt. Also wenn es das ist klar. Ja, das habe ich verstanden. Ja. Mhm. Also ich würde es nicht tun, weil ich mich dann stigmatisiert fühlen würde. Aber ansonsten, nehmen wir mal an, hier in meiner Umgebung würde irgendwann so ein Fall passieren, wäre der Erste, der hinlaufen würde. Mhm. Also, freiwillig. Ich danke für die, dass du es nochmal unterstrichen hast. Und wie gesagt, ich sehe es ganz genauso wie du. Danke für deine Meinungsäußerung, Laszlo. Gern geschehen. Alles Gute, bis wiederhören. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Helmut, 32 Jahre alt. Hallo Helmut, guten Morgen. Wie geht's? Gut, danke schön. Und selbst? Ja, danke, ich kann nicht schlafen. Ich muss fünf arbeiten, aber ich seppe gerade so durch und ich kenne deine Sendung. Wann musst du arbeiten? Um 5. Ach du Scheiße. Um 5 Uhr schon? Ja. Ja, dann bist du morgen fertig, das ist klar, ne? Das ist klar, aber das muss man durch. Und dann bin ich hängen geblieben beim ersten Anruf vergehender Zeit. Ja. Welche Meinung hast du? Du hast gerade Laszlo gehört. Was denkst du? Ja, also ich muss erstmal vorwegschicken, dass ich solche Verbrechen, wie jetzt geschehen, absolut verurteile. Mhm. Das mal vorneweg. Nur ich finde, die Möglichkeit einer Gendatei öffnet alle Türen. Und gerade du, der einer Randgruppe, nämlich den Homosexuellen, angehörst, müsstest wissen, dass Daten, die staatlich gesammelt werden, auch irgendwann mal gegen den Bürger genutzt werden. Nein, ich glaube einfach an den Staat und ich hoffe, dass wenn so etwas gemacht wird, dass der Staat, dass gerade solche Daten wirklich in absolut guten Händen halten muss. Das ist die Aufgabe des Staates. So viel Vertrauen muss ich in den Staat haben. Ich melde mich am Einwohnermeldeamt auch an und gebe gewisse Daten dort von mir preis. Eben, gewisse Daten, aber wo ist da die Grenze gezogen zwischen dem Genabdruck und gewissen Daten? Wir wissen alle, wie zum Beispiel Zeugnisse von Arbeitnehmern geschrieben werden. Helmut, im Übrigen, wenn du gerade die Homosexuellen ansprichst, bitte sehr, die sollen raus in die Öffentlichkeit, die sollen sich nicht verstecken. Ja, natürlich. Das wäre mir scheißegal, wenn das in meinem genetischen Code irgendwie vermerkt wäre oder weiß ich was. Ja, aber ist vielleicht es ja nicht, ist das aber alles ein bisschen blauäugig, weil solche Daten werden irgendwann oder wurden vielleicht mal, ohne dass du es weißt, irgendwann gegen dich benutzt. Ja, was denn? Das ist mir nicht konkret genug. Wo vielleicht und wann? Vielleicht ist dir irgendwann ein Berufsweg verstellt worden, den du vielleicht gerne machen wolltest, ich rede jetzt hypothetisch, für all die anderen vielleicht da draußen und mit irgendwelchen fadenscheinigen Gründen abgelehnt. Weißt weil du, vielleicht irgendwo das Gerücht kolportiert wurde, der ist homosexuell, der passt nicht in unsere Umgebung. Weißt du, wenn ein vielleicht irgendwo ein kleiner gewisser Nachteil für den Einzelnen entstünde, für mich auch, würde ich das gerne bereit sein, in Kauf zu nehmen, wenn man solche Bestien dafür besser finden kann. Das ist genau das gleiche wie bei Kampfhunden. Du wirst 90% normale Leute finden und die du erreichen willst, erreichst du nicht. Das ist einfach so. Nein, aber steigern. Keiner wird von denen freiwillig zu so einem Test gehen. Aber nur Gott, wir haben ja schon kürzlich aufgrund von Speichelproben Täter gefunden. Ne? Ja, wie blöd muss der dann sein, wenn er freiwillig zu einem Speicheltest geht? Aber es steigert doch einfach die Möglichkeit, Verbrecher und Gewaltverbrecher aller Art, es geht ja nicht nur um Kinderschänder, sondern um viele andere Verbrecher auch, einfach dingfest zu machen, zu finden. Da widerspreche ich dir ja nicht. Nur ich möchte auch anfügen, dass es Manipulationen und geheime Daten, die gehortet werden können. Also ich bin jetzt kein Akte X Verschwörungsmensch hier, ja. Aber ich sehe einfach die Gefahr. Also ich finde, dass man das ja ernst nehmen muss, was du sagst. Absolut ernst nehmen muss. Und weil der Mensch hat schon im Laufe seiner Geschichte, gerade wir Deutschen, oft genug bewiesen, zu was er alles fähig ist. Und wenn jemand solche Daten, was weiß ich, anhänglich mit anderen Sachen in die Hände bekommt und er kann es zu seinem Nutzen gebrauchen, wird er es tun. Gut, also ich nehme das sehr ernst, aber ich würde dann dagegen stellen, ich würde die Forderung an die Politik, an einen Konsens der Demokraten stellen, dass dieses absolut abgesichert ist wie Fort Knox. Warum denn nur an die Politik? Wir sagen jetzt mal ganz einfach, häng das mal ein bisschen höher auf. Nimm dir die ganze Gesellschaft mal, ja? heute schreien sie alle über diese arme Ulrike, die ihr Schreckliches zugestoßen ist. Mhm. Und morgen spielt Anna Konikova ein Tennismatch. Die Frau sieht wahnsinnig kindlich aus. Und jeder ist total begeistert. Verstehst du diesen Widerspruch, der da in der Gesellschaft ist? Nee, das verstehe ich nicht. Verstehe ich jetzt nicht den Zusammenhang, den du da herstellst. Dieser Jugendkult, dieses immer jünger, im Unberührte, dieses Schöne, dieses Absolute, wird so hochgehängt in der Gesellschaft. Ja gut, aber daraus resultiert doch nicht so ein Gewaltverbrechen. Nein, nicht bei dir, nicht bei mir, aber bei irgendwelchen kranken Personen kann sowas auslösen. Vielleicht, aber ich glaube, dass diese kranken Personen genauso drauf wären, wenn es diesen Jugendkult, wie du ihn gerade beschrieben hast, nicht gäbe. Mag sein, man muss halt nur die Gefahr auch mal sehen. Okay, da hast du darauf hingewiesen, wichtiger Aspekt, und ich danke für deinen Anruf, Herr. Alles klar, ich wünsche noch eine gute Nacht. Danke, ja, tschüss, und halt durch morgen. Bis dann, mach's gut, Dorian, tschüss. Rolf ist noch dran. Nee, noch ist gut. Also Rolf ist jetzt dran, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, hallo. Ja, bei mir geht's um einen Mord an einem Homosexuellen. Mhm. Ja. Wer war? War das ein Freund von dir? Nein. Es geht um Folgendes. Ich hatte letzte Woche Dienstag in der Quer, hatte ich durch einen Freund, mit dem ich auf dem Rastplatz war, gelesen. Das ist eine große Schulenzeitung, müssen wir dazu sagen. Richtig, richtig. Und hatte ich gelesen, Homosexuelle auf dem Rastplatz erschlagen. Und als ich das gelesen hatte, also muss ich ganz ehrlich sagen, ging mir das durch und durch und war auch total fertig. Und nach der Beschreibung in der Zeitung hatten wir dann feststellen müssen, dass wir eine Woche vorher mit den Tätern auf dem Rastplatz Kontakt hatten. Wie mit den Tätern? Ja, mit den Tätern. Also das war mir sofort bewusst gewesen. Also du warst eine Woche vorher auch auf diesem Rastplatz? Ja, mit einem Freund von mir. Mit einem Freund. War das so ein Sex-Rastplatz, so ein Sextreffpunkt? Richtig. Ja. Und also wir hatten die dann da also eben teils gesehen, die rannten da beide rum. Was waren das für Leute? Ja, was waren das für Leute? Also das waren eben teils zwei junge Männer, die dann auch in das Waldstück gegangen sind und wir natürlich hinterher. Und hatten die dann eine Zeit lang nicht gesehen. Moment, wieso seid ihr direkt damals hinterher? Ja, weil es eben halt so ist, dass man da anonym Sex haben will. Also ihr wart hinter denen her, weil ihr mit denen Sex haben wolltet? Ja, natürlich. Nichts ahnend, dass das die eventuellen Täter sind? Das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Aber da waren doch sicher auch noch viele andere Männer. Warum? Einige andere, klar. Warum meinst du denn, dass gerade diese beiden, hinter denen du daher warst, dass die das waren? Weil ich mich aufgrund dessen bei der Polizei letzte Woche dann gemeldet hatte. Und bei der zuständigen Mordkommission und habe dann da eine genaue Täterbeschreibung, also von den beiden angegeben, habe denen auch noch gesagt, dass die mit einem Wagen da waren und eine Freundin im Wagen gesessen hat und eine Täterbeschreibung angegeben habe und die sagt mir nur, also kommen Sie mal morgen sofort vorbei. Die Täterbeschreibung stimmt und ach so. Wir sollten dann eine Aussage machen. Aber erzähl doch mal weiter, ihr seid dann hinterhergelaufen, als die sich da ins Gebüsch... Die waren dann weg, haben die dann nicht mehr gefunden und sind dann wieder raus und standen dann wieder eben halt an diesem Waldstück. Mhm. Sind dann wieder rein und wie das eben halt so ist, geht man dann wieder hinterher und waren weg und da kam mir die ganze Sache ein bisschen komisch vor. Ich sag, nee, komm zu meinem Kollegen, ich sag, lass uns hier bitte rausgehen. Mhm. Und irgendwann haben wir die dann von Weitem wohl gesehen, hatte dann von Weitem nur eine Zigarette glimmen sehen und da sag ich nur so, ach guck mal, da sind die und kam dann auf uns zu. Mhm. Ja, und kam dann auch so ins Gespräch, wie das eben halt so ist. Und die haben sich dann eben halt nicht so typisch schwul verhalten, wie man eben halt so an diesen Parkplätzen ist. Da kommt man eben halt schnell zur Sache und das war es dann auch. Mhm. Nur, ich interessierte mich für den einen, mein Kollege für den anderen. Mhm. Und mein Kollege ging dann auch mit dem einen weg und der andere wollte immer hinterher. Und da sage ich, nee, ich sag, bleib mal hier, ich sag, lass die mal ungestört. Und der wollte eigentlich immer wieder hinterher und hab den dann eigentlich auch davon abgehalten. Mhm. Und dann standen wir da, haben uns ein bisschen unterhalten, noch eine Zigarette angeboten. Und dann sagte er, ach, lass uns auf die Toilette gehen. Bin dann auch eben halt zur Toilette gegangen, der kam nicht und war mir das ein bisschen zu dumm und bin dann auch zu meinem Wagen, hab dann eigentlich auch direkt neben den Wagen, also in dem er sich dann reingesetzt hat und wo die Frau auch drin gesessen hat. Halt, ich muss sagen, zur Toilette, um auf die Toilette zu gehen, aber wolltet ihr Sex auf der Toilette haben? Auf der Toilette Sex. Hattest du mit dem Sex? Nein, überhaupt nicht. Hatte denn dein Kollege mit dem anderen Sex? Auch nicht. Der war dann auch eine ganze Zeit mit dem weg und die Sache kam mir dann ein bisschen komisch vor, also war mir dann schon recht seltsam, weil er eben halt auch mit einer Frau da auf dem Parkplatz gefahren sind. Und hab dann auch meine beiden Autotüren eben halt zugemacht und dann kam der nochmal zu mir am Wagen und hat nochmal nach einer Zigarette gefragt Und weil mein Kollege eben halt so lange wegblieb, habe ich ihn dann eben halt, habe ich eben auf Rupe gedrückt und habe ihn eigentlich, weil mir das so komisch vorkam, gewarnt damit. Und dann kam der auch eigentlich recht schnell angelaufen, stieg in meinen Wagen rein und sagt, du hör mal, irgendwie ist der die ganze Zeit hinter mir hergelaufen, ich bin ein ganz schönes Stück mit dem gelaufen und ich drehte mich in dem Moment um und da zog der wohl, wollte der gerade in dem Moment was aus der Tasche ziehen, hat es aber wieder reingesteckt. Ich sag, ja, was war das denn? Sagt er, ich weiß es nicht, ob es ein Messer oder eine Stange war. Oh weia, da seid ihr auf knapp ein Verbrechen vielleicht entgangen. Richtig. Und als du mit dem in der Toilette warst, was ist denn da passiert? Ich war mit dem ja nicht in der Toilette. Ich bin ja nur zur Toilette gegangen. Ach so, ich dachte, der mit... Auto und kam dann nicht zu mir. Und er frug mich dann auch noch, also als wir vorher im Waldstück waren, ob sie überhaupt schwul wären. Ich sag, ja natürlich. Ich sag, was sollen wir denn sonst hier? Ich sag, ist ja bekannt, der Parkplatz. Und also du meinst, das waren, oder ist die Spekulation so, dass das zwei Schwulenhasser waren, die gezielt auf diesen Parkplatz gefahren sind, um dort einen Schwulen umzubringen? Richtig, und das hat sich auch herausgestellt. Die sind dann auch, wie gesagt, eine Woche später ist dann ja jemand da dort erschlagen worden, an der Stelle, wo wir mit denen gestanden haben und so unterhalten haben. Wo genau ist dieser Rastplatz? Wie heißt der? Bottrop Süd an der A2. Ist bekannt in schwulen Kreisen dort. Ist bekannt. Ich rufe auf, leg dich jetzt aus dem Grunde auch nur an, weil ich, wie gesagt, bei der Polizei war. Die Polizei sagte mir auch, ich hatte die Täter genau beschrieben und der sagte mir auch nur, wissen Sie was, sagt er, Sie haben so genaue Angaben gemacht, Sie brauchen sich eigentlich gar nicht mehr die Bilder angucken, das sind die. Weil ich hatte auch die Frau beschrieben, die hinterm Steuer gesessen hat. Das heißt, du würdest die wiedererkennen, wenn du... ich habe die Bilder, die haben auch nachher Bilder gezeigt und haben die dann auch eben halt erkannt. Ne? Und ich rufe eigentlich aus dem Grunde auch an, der Polizist sagte mir, der hätte da wohl auch Bilder irgendwie aufgehängt von den Tätern, dass sie sich darauf melden. Und für mich war es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, mich bei der Polizei zu melden, eine Aussage zu machen. Also du willst jetzt quasi durch den Anruf hier auch darauf hinweisen, dass solche Bilder dort aushängen. Und, und dass sich da jemand drauf melden sollte, weil wir waren eigentlich seitdem die Ersten, also es war vorher, die sind eigentlich auf diesen Täter gekommen, weil an diesem besagten Abend, wo ein schwules Pärchen da war und auch einige Angaben machen konnten und haben die dann eben halt auch gefasst. Wie ist denn ich wusste von diesem Fall nichts, wie ist dieser Mensch ermordet worden? Der ist erschlagen worden. Erschlagen worden? Ja, von hinten. Mit was? Womit, weiß keiner, stand eben halt nur in der Zeitung mit einem stumpfen Gegenstand. Das ist dann vermutlich passiert, nachdem ihr weggefahren seid, ne? Nein, das war eine Woche später. Die haben sich dann, also deswegen, darum geht's ja, die haben sich dann ja weit vorher schon rumgetrieben. Ach so, ich dachte, das wäre an dem gleichen Tag passiert. Nein. Also wir waren eine Woche vorher, also vom 18. auf den 19. dort. Und am 24. wurde dann eben halt erschlagen und wurde erst 30 Stunden später gefunden. Schlimme Sache, aber guter Hinweis, dass die solche Plätze frequentieren, jetzt auf diese Bilder gucken sollten, auf die Fotos gucken sollten und wenn jemand den kennt, die kennt, natürlich sofort bei der Polizei dann Meldung machen. Ja, darum geht es mir auch, weil die Polizei mir eben halt gesagt hat, dass wir die Ersten waren, die sich aufgrund dessen eben halt erst gemeldet haben und ob sich da nochmal Leute melden würden, deswegen rufe ich auch an und es sollten sich, wenn Leute Bekanntschaft mit denen gemacht haben, belästigt oder bedroht worden sind, bei der zuständigen Polizei dann eben halt melden. Gut. Ich danke für deinen Anruf und hoffe, dass er vielleicht irgendetwas bewirken kann oder irgendwas bewirkt hat und dass diese Männer gefasst werden, so schnell wie möglich. Ja. Vielen Dank, Rolf. Ja, bitte. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Gerti, 51 Jahre, hallo. Ja, hallo. Hallo, Gerti. Ich mach mal mein Fernsehen ein bisschen leiser. Das wäre sehr schlau, ja. Ich schalte es nicht so. So, jetzt muss ich erstmal mit einem Kompliment anfangen. Ja. Die Stimme klingt gar nicht wie 51. Ja, danke schön. Ich sehe auch nicht aus wie 51. Du bist aber 51. Ich bin 51, ja. Ich bin am 17.03.50 geboren. Aha. Also werde ich nächste Woche Samstag 51 Jahre, ja. Über was unterhalten wir uns, Kathi? Es geht um Kinderpornografie. Mhm. Und Pornografie, mal sagen, was in meinem Leben passiert ist, durch meine ersten Ehe. Mhm. Also ich habe mit 21 Jahren geheiratet, bin aus einer Familie, wo meine Eltern geschieden sind. Ja gut, ich habe ein Zuhause gesucht. Und das ist normalerweise ganz normal, man sagen, wenn Menschen kein Zuhause haben. Mhm. Also hast du früh geheiratet, also 21 geht ja noch, es gibt ja Leute mit, also mit 16. Ich habe eine Tochter, die ist 26, die ist noch nicht geheiratet. Mhm. Inwiefern meldest du dich bei mir mit dem Thema Kinderpornografie? Kinderpornografie, also ich sehe jetzt schon seit 4 Tagen deine Sendung und habe mich erst mal aufgeregt. Also du hast zu einer Dame geredet, die korpulent war, also du hast irgendwie gesagt, von irgendeiner Klapsenklinik, da gehörte sie nicht hin, durch ihre Gewichtigkeit. Und wohin gehörte sie nicht hin, eine? Klapsenklinik, hast du gesagt. Klapsenklinik? Ja. Ja, mag sein, weiß ich nicht, aber das war sicher nicht bös gemeint und... Richtig, aber ich habe es bös aufgenommen. Das ist eigentlich das nicht mein Vokabular. Ich wundere mich, vielleicht hast du es auch falsch verstanden, aber ich weiß es nicht ganz genau. Aber wir wollen auf das Thema Kinderpornografie kommen. Kinderpornografie, ja. Also wenn ich dir, ich sag mal so Stichworte, also ich habe mit 21 Jahren geheiratet, habe mal sagen, mit 24 Jahren mein erstes Kind bekommen. Mhm. Ich habe aber schon mit 23 Jahren erfahren, dass mein Mann nicht ganz normal ist. In dem Sinne mal sagen, wo irgendwo im Kopf was gearbeitet hat, wo ich sagte, das ist nicht ganz normal. Was ist denn da unnormal gewesen bei dem? Also er hatte sich erst einmal auf einem Bild mal sagen befriedigt, wo eine Frau so halb ausgezogen war. Gut, das kommt vor, ne? Ja, okay. Was Männer das machen? Okay, ja gut. Ich meine, in einer normalen Ehe mal sagen, ein bisschen Sex, ein bisschen Spaß, ist ganz in Ordnung. Aber dieses so, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. So, und jetzt war ich schwanger gewesen mit meiner Tochter. Da war ich 24. Und dann fing er an, mich zu fotografieren. Also mit einem dicken Bauch an der Palme oder was weiß ich. Und dann war das zu Ostern die Zeit, da wurden bunte Ostereier in meinen Schamhaaren gelegt. Ich war schwanger, ich war hochschwanger. Also er hatte da irgendwie, was weiß ich. Es ging eine ganze Zeit. Also irgendwo habe ich gedacht, naja, vielleicht hat das was mit Sex, vielleicht hat das auch was mit Familie oder irgendwas zu tun. Ich weiß es nicht. Katja, ich bitte dich jetzt um etwas Verständnis. Du weißt, dass diese Sendung natürlich zeitlich begrenzt ist. Ich weiß. Und dass natürlich viele, viele andere Menschen auch hier rein wollen. Ja, du hast uns gerade ein Stichwort hingelegt, nämlich Kinderpornografie. Und wir unterhalten uns jetzt, ich habe hier so eine Uhr mitlaufen seit 4 Minuten und ich weiß noch gar nicht, warum du, wie du da jetzt drauf kommen möchtest. Versuch mal, das jetzt ein bisschen direkt auf den Punkt zu erzählen. Also ganz ehrlich, auf den Punkt fing das so an, mal sagen, dass mit diesen Sachen das angefangen hat. Dann ist er ins Ausland gefahren, hat gearbeitet, kam mit irgendwelchen Sachen wieder, also so mal sagen, ich musste Gewänder anziehen, er stellte Spiegel auf, ich musste mich ausziehen, um, dass er Sex hatte. Dann fing es an, mal sagen... Noch ist das ja mit Kinderpornografie, hat das ja nichts zu tun. Ja, Moment, ne? Es kommt ja. Und dann fing es an, mal sagen, ich fing an suchen, ich denke, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt da nicht. Und dann haben wir einen Wohnwagen von ihm aufgebrochen und haben so viele Pornos von ihm gefunden, wo Kinderpornografien waren, wo er sich drauf mal sagen befriedigt hatte. Das waren Sachen gewesen, mal sagen aus Schweden, so FKK-Sachen, so wo Kinder mal sagen so. Wie alt war da dann dein Kind? Oder warst du da auch noch schwanger? Nein, da war ich nicht schwanger. Also ich habe 2 Kinder. Also meine Kinder waren so, meine Tochter war 6 Jahre, mein Sohn war 4 Jahre. Als ihr das gefunden habt? Ja. Und wie hat sich das dann in der Ehe dann ausgewirkt? Ich meine, das ist ja ein Schock, wenn man das dann sieht. Das war mehr wie ein Schock. Ich war sehr lange in der Klinik gewesen. Ich hatte eine Angstneurose dadurch gehabt. Hast du dich von diesem Mann getrennt? Ja, ich habe, ja. Weißt du, was aus diesem Mann geworden ist? Er hat eine Koreanerin geheiratet und hat zwar zu meinen... Heute, also meinen Kindern sagt er zwar, es ist eine Sekretärin aus seiner Firma, sie kann kein Deutsch, sie kann kein Englisch. Ne? Also ich denke mir mal, ich habe das damals auch in der Therapie erläutert. Lass uns mal das nochmal, waren die Kinder, die du hast, waren das die Kinder von diesem Mann? Ja, richtig, ja. Wie hat er sich denn, hat er sich an die Kinder auch irgendwie angenähert? Ja, meine Tochter hat er auch fotografiert, also ich habe... also wie ich die Sachen gefunden hatte, hatte ich dann eben halt unsere Familienalben, habe ich nachgesehen und da wurde mir erstmal bewusst, also er hatte meine Tochter fotografiert. Wie lange hast du mit dem Mann dann noch zusammengelebt, als du das rausbekommen hattest? Gar nicht mehr. Ist es sofort dann beendet worden? Hast du den Mann angezeigt? Ich wollte es. Ich bin nach einem Zartbitterverband nach Dülming gegangen. Ich habe 2 Tennistaschen voll gehabt, voll Akten. Ja, hast du da hat man mir gesagt, es liegt nahe, dass ein Kindesmissbrauch vorliegt. Mhm. Hast, genau. Hast du ihn angezeigt? Ich habe versucht, ihn anzuzeigen. Also du hast ihn nicht angezeigt? Es ist keine Anzeige, es hat keine Anzeige stattgefunden. Es ging ja nicht. Ich musste ihm auf, also ich musste mal sagen, wenn er jetzt solche Sachen macht. Ich verstehe, also es ist nicht zur Anzeige gekommen. Was ist denn nur aus diesem Mann geworden? Du hast gerade versucht, das zu erklären. Wie lebt er denn jetzt? Er lebt heute in Mechernich. Und ich möchte diesem Mann ganz ehrlich sagen, also auch was jetzt mit der Ulrike passiert ist und mit allen. Solche kranken Menschen muss man stoppen. Mhm. Wirklich stoppen. Mhm. Und ich sag mir ganz ehrlich, also er ist dann viel ins Ausland gefahren. Mhm. Er ist in Korea gewesen, er hat eine Koreanerin. Also ja, hast du gerade erzählt schon. Ja. Sind deine Kinder, haben die irgendwas davon, einen Schaden davon getragen? Kannst du das sagen? Ja. Also meine Tochter möchte nicht heiraten, sie möchte auch kein Kind. Mhm. Der damals, wie ich sehr, sehr krank war, ich habe eine Therapie gemacht über 9 Jahre. Mhm. Und das hört ja auch nicht auf. Man muss immer wieder Therapien machen, wenn Rückschlag kommt und. Sie hat zu mir gesagt, Mutti, mach dir keine Sorgen. Wenn ich dem Papa, ich brauche nur etwas zu sagen, dann ist der Papa reif. Nur ich kriege es aus diesen Mädeln nicht heraus. Gerti, es ist gut, dass es sehr lange zurückliegt und es ist gut, dass sich noch viel schlimmere Dinge passiert sind mit deinen Kindern. Ja. Darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja. Dann leg bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Ja. Okay, alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Markus habe ich jetzt hier noch. 17 Jahre, hallo. Hallo, Domian. Hallo, Markus. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe Angst um meine Mutter. Warum? Weil die von dem jetzigen Mann geschlagen wird. Von deinem Stiefvater quasi? Ja, ich bin adoptiert mit 3 Jahren. Ja. Und mein leiblicher Vater ist verstorben an Alkohol. Und fängt jetzt genauso an wie mein leiblicher Vater. Aber das ist der Mann, bei dem du auch aufgewachsen bist. Also quasi deine Adoptiveltern. Nein. Ich habe Adoptiveltern, da habe ich bis jetzt gelebt. Und ich habe eine leibliche Mutter, mit der habe ich aber noch nie was zu tun gehabt. Und meine leibliche Mutter, nicht von Adoptiveltern, die haben da gar nichts mit zu tun. Die sind jetzt zusammen seit 10 Jahren und der fängt die jetzt auch schon seit einem halben Jahr oder so genauso an zu schlagen. Achso, die sind seit 10 Jahren zusammen. Ja. Wie eng ist denn dein Verhältnis zu deiner leiblichen Mutter? Im Moment gar nicht so gut, aber die ist taubstumm. Und die habe ich nach 13 Jahren wieder gesehen. Und die hat mir das dann alles erzählt, was früher passiert ist. Und dann habe ich das auch mal selber gesehen, wie der die geschlagen hat. Wie kann sie das denn erzählt haben, wenn sie taubstumm ist? Ja, so geschrieben meine ich damit. Und Zeichensprache und sowas. Warum ist dein Verhältnis im Moment nicht gut zu ihr? Weil ich dem angedroht habe, wenn er die nochmal, weil ich sehe das nicht ein, dem angedroht habe, wenn er die nochmal anpackt, dann packe ich den an. Mhm. Hat er eine Verfügung gekriegt vom Gericht. Und wenn ich da nochmal hingehe, kriege ich eine 500.000 Mark Strafe, und wenn ich die nicht zahlen kann, 6 Monate in Jugendarrest. Das heißt, du hast überhaupt eigentlich gar keinen Kontakt zu deiner Mutter im Moment? Nein, und ich weiß nicht, wie es da geht im Moment. Und machst dir tierisch Sorgen, dass sie, dass da irgendwie schlimme Dinge passieren? Ja, genau. Hast du mit der Polizei darüber gesprochen? Nein, weil ich kann keine Anzeige machen, solange ich keine Beweise habe. Ich kann da eigentlich gar nichts machen. Ja, das wollte ich gerade sagen, eine recht ausweglose Situation. Und deine Mutter versucht auch nicht irgendwie Kontakt zu dir herzustellen? Ich weiß nicht, ob es versucht. Ich weiß überhaupt nicht, wie es hier geht. Ich weiß, weiß nicht, was er mit ihr macht. Deswegen habe ich ja so eine Angst um sie. Weil ich habe sie nach 13 Jahren wieder gesehen. Da haben wir uns von Anfang an super verstanden. Das war wirklich super zwischen uns. Ja, und jetzt durch den Streit mit dem Ehemann ist das Verhältnis jetzt auch kaputt im Prinzip, ne? Genau. Wo lebst du im Moment? Bei deinen Adoptiveltern? Nein, ich lebe vom Jugendamt in so einem betreuten Wohnung. Achso, verstehe. Und dadurch habe ich auch den Stress mit meinen Adoptiveltern gekriegt, weil mein Leben sich dadurch ganz geändert hat. Markus, jetzt haben wir die dumme Situation, dass die Sendung aufhört. Du hörst es im Hintergrund, dass die Musik läuft. Leg mal bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an, um die Sache weiter zu beraten. Okay? Okay. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. In der Technik heute Nacht Michael Jansen. Morgen heißt unser Thema Pornografie. Ich möchte mit Menschen reden, die Pornografie mögen, die Pornografie schrecklich finden, die Pornoproduzenten vielleicht auch sind, was auch immer. Thema Pornografie morgen, 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ich wünsche eine gute, schöne Nacht. Ciao, ciao.